أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen heute inshallah mit dem Fiqh-Unterricht weiter. Letztes Mal haben wir die letzten zwei Male nur über Ikhtilaf gesprochen, wie man sich bei Ikhtilaf zu verhalten hat. Und jetzt geht's eigentlich richtig los mit dem Fiqh-Unterricht. Also Fiqh bezieht sich halt auf die gottesdienstlichen Handlungen, wie Gebet, Fasten, Zekka, Hajj und all diese Sachen, die mit dem Körper zu tun haben. Aber wir haben auch gesagt, dass Aqidah auch Fiqh ist. Aber im Allgemeinen spricht man meistens über die gottesdienstlichen Handlungen und wir werden darüber sprechen. Und wir haben gesagt schon, wir sind schon darauf eingegangen, wie man sich zu verhalten hat bei Ikhtilaf-Sachen. Es kann sein, dass jeder hier eine andere Meinung hat als das, was ich hier vortragen werde, nur von Gelehrten natürlich. Aber nach der Runde werden wir das dann nicht ausdiskutieren, sondern man kann das dann in einer privaten oder persönlichen Runde machen, weil das wird dann hier den Rahmen sprengen und wir sind auch keine Gelehrte, weil jeder kann einem Gelehrten folgen, aber wir sind keine Gelehrte, dann mit den Beweisen so umzugehen, sondern wir können nur folgen und sagen, die stärkere Meinung, die Gelehrten sagen, die Meinung ist stärker und so weiter. Und ich werde das meiste aus den Büchern Bulughul Maram nehmen und Umdatul Ahkam. Und das mit der Erklärung von Dr. Salih As-Salih, rahimahullah, einer der bekanntesten, im englischen Sprachraum, der bekanntesten Schüler von Ibn Uthaymin, rahimahullah. Und wir werden uns inshallah, also meistens wird es dann halt die Meinung auch und Zusammenfassung von Ibn Uthaymin, rahimahullah, sein. Und wie es in der Tradition ist, werden wir anfangen, über die Tahara, über die Reinheit zu sprechen. Denn wie der Prophet s.a.w. sagte, die Reinheit halt, oder diese Art von Reinheit ist halt der Schlüssel zum Salah. Also der Wudu ist der Schlüssel zum Salah. Und deswegen müssen wir über die Reinheit Bescheid wissen. Müssen wir darüber genau Bescheid wissen, wie wir uns rein zu halten haben und was das alles beinhaltet. Und ich habe auf der Seite von Dr. Salih Salih, rahimahullah, sehr viel, also die ist sehr ausführlich, die Seite. Aber ich werde inshallah nur die Sachen ansprechen, wo ich denke, dass uns das im Alltag auch widerfährt. Womit wir dann auch im Alltag konfrontiert werden. Aber trotzdem müssen wir ab und zu auf ein paar Sachen eingehen, die vielleicht nicht so ganz mit unserem Alltag zu tun haben, aber die trotzdem wichtig sind. Und ja, inshallah werden wir einfach von jedem Unterricht profitieren. Wenn man auch nur über einen Sahabi was erfährt, so ist das schon eine sehr gute Sache. Wir kommen direkt zum zweiten Hadith in Bulughul Maram. Warum wir nicht zum ersten kommen, das werden wir inshallah in den nächsten Unterrichten machen. Aber wir kommen direkt erstmal zum zweiten Hadith in Bulughul Maram und dort steht Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtete, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, Wasser ist Tahur, rein. Und nichts kann es unrein machen. Ja, Wasser ist Tahur und nichts kann es unrein machen. Berichtet von Al-Thalatha, das heißt von den dreien, und Ahmed, das ist also Imam Ahmed, rahimullah, stuft es als Sahih ein. Die drei, die damit gemeint sind, also Al-Thalatha, sind Abu Dawud, Al-Tirmidhi und Al-Nasa'i. Und Imam Ahmed sagte zu diesem Hadith, dass er Sahih ist. Zunächst einmal, wer ist der Überlieferer? Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Sein Name ist Sa'd ibn Malik bin Sinan al-Khudri. Und er lebte 86 Jahre lang. Und sein letzter Name deutet darauf hin, dass er einer von den Ansar ist aus Medina. Er starb entweder im Jahr 53, 54 oder 55 nach der Hijra. Ja? Und in den Sahihain, also in Sahihwerk von Imam al-Bukhari und von Imam Muslim, hat er 84 Ahadith überliefert. Und eine Gruppe der Gefährten lernte von ihm Hadith. Jetzt zum Hadith. Der Inhalt war, Wasser ist Tahur und nichts kann es unrein machen. Hier sind alle Arten von Gewässern gemeint. Alle Arten von Gewässern, die ihr in der Natur finden könnt, Regen und so weiter, alles Mögliche, was ihr finden könnt, ist Tahur, ist rein. Mit Tahur ist gemeint, es ist selbst rein und reinigt auch. Das heißt, es lassen sich damit auch Verschmutzungen bereinigen. Das bedeutet Tahur, also selbst rein und reinigt. Ja? Und nichts kann es unrein machen. Das ist eine allgemeine Verneinung. Man sagt, nichts kann es unrein machen. Damit ist gemeint, was auch immer in das Wasser fällt, es wird nicht ihre Tahur-Eigenschaft verändern. Aber ist diese Verallgemeinerung immer zutreffend? Ohne Zweifel ist das hier nicht gemeint. Denn wir wissen, wenn etwas unrein ist und ins Wasser fällt und das Wasser dann auch verändert, dann wird dieses Wasser unrein. Das wissen wir durch Ijma. Ijma bedeutet Konsens. Konsens bedeutet, dass sich alle Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah darüber einig sind. Das heißt, alle Gelehrten sind sich einig, wenn etwas Unreines ins Wasser fällt und seine Eigenschaften verändert, so ist das Wasser unrein. Das heißt, die offensichtliche Bedeutung dieses Hadith ist nicht gemeint, dass Wasser immer tahur ist, also dass es immer rein ist und nichts nie verändert werden kann. Das ist nicht damit gemeint. Diese Verallgemeinerung ist eingeschränkt durch den oben genannten Fakt. Das bedeutet, wenn Najis, also unreine Substanz, ins Wasser fällt und das dann auch verändert, dann ist das Wasser auch Najis, auch unrein. Und das ist mit Ijma so. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, in Sahih al-Bukhari ist das, wenn eine Maus, ja, zum Beispiel ins Fett fällt, ins Backfett oder so, das ist ja so hart, und die Maus fällt da rein und die ist zum Beispiel tot, dann nimmt die Maus weg, macht drumrum das weg und benutzt das restliche Fett. Ja? Weil, warum? Weil es Najis ist, weil es unrein ist. Und denn die Maus ist Najis und es würde einen ekligen Geruch produzieren und so. Deswegen soll man dieses Fett, wo sie war, wegmachen. Und das Fett würde dann verdorben werden und würde von diesem Geruch vollgemacht werden. Jetzt zu einigen Nutzen von diesem Hadith. Wasser ist Tahur, ist rein und reinigt. Das ist erstmal wichtig jetzt für uns. Wasser ist Tahur, also es ist rein und reinigt. Und es reinigt jede Art von Najis, von Unreinheiten. Egal ob starke, wie von einem Hund. Ja, wir wissen, dass es eine andere Unreinheit ist von einem Hund, als von anderen Dingen. Die ist eine sehr starke Unreinheit. Oder eine schwache Unreinheit, wie von einem männlichen Säugling. Das Urin, das noch nicht Nahrung zu sich genommen hat, also nur gestillt wurde. Oder die mittlere Unreinheit, das was dazwischen ist, zwischen diesen beiden. Also Wasser reinigt all diese Arten von Najis. Das ist erstmal wichtig für uns. Oder reinigt auch, es reinigt halt von der rituellen Unreinheit in die rituelle Reinheit und auch vom Geschlechtsverkehr kann man sich auch mit dem Wasser reinigen. Was gesichert ist, oder besser zu sagen, die Basisregel ist die Reinheit des Wassers. Wasser ist rein. Das bedeutet, wenn Zweifel über ein Wasser da ist, ist es jetzt rein oder unrein, man zweifelt, so ist die Basisregel, es ist rein. Ja? Die Basisregel, es ist rein. Und wenn Wasser durch etwas Reines verändert wird, dann bleibt es natürlich rein. Und deswegen ist es so auch im Hadith, dass es durch nichts unrein gemacht wird. Wasser, was auch wichtig ist aus diesem Hadith, Wasser bleibt auch rein, wenn eine Person aufsteht, ohne seine Hände zu waschen, und tut seine Hand, zum Beispiel da ist ein Gefäß mit Wasser, mit reinem Wasser, mit sauberem Wasser, und er steht auf, nach dem Aufstehen, und tut seine Hand da rein, und nimmt die Hand wieder raus. Dieses Wasser ist trotzdem Tahur. Man darf damit Wudu machen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er hat es verboten, dass man direkt nach dem Aufstehen das Wasser so schöpft. Man soll seine Hände dreimal waschen und dann in das Gefäß reingreifen, womit man Wudu machen will. Weil man weiß nicht, wo seine Hand in der Nacht war. Ja, man kann sich überall damit anfassen. Aber die Regel ist trotzdem, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, dass das Wasser unrein wird. Er hat nicht gesagt, das Wasser wird unrein, wenn ihr das macht. Ja? Er, sallallahu alaihi wasallam, wollte nur nicht, dass man die Hand direkt in dieses Wasser tut. Weil vielleicht, wenn mehrere Personen das machen, kann was passieren. Und was wir noch von diesem Hadith lernen, ist, das ist wichtig jetzt, dass eine Regel, der Konsens der Ummah, also der Ijma der Ummah, spezifiziert die Sunnah. Das heißt, der Konsens der Ummah erklärt die Sunnah. Ja, nochmal. Wenn die Gelehrten sich alle auf etwas einig sind, so erklärt es die Sunna. Wo ist hier der Konsens, wo ist der Ijma? Der Ijma hier ist, dass wenn Wasser mit Najis gemischt wird, wird es Najis. Wenn Wasser mit Najis gemischt wird, wird es Najis. Das ist der Konsens der Umma, wenn es eine dieser drei Eigenschaften verliert, die wir gleich nennen werden. Das ist der Konsens. Der nächste Hadith, wir werden nachher so eine kleine Zusammenfassung machen, deswegen vielleicht, wenn das jetzt zu viel für euch ist, inshallah versucht einfach immer Sachen mitzunehmen. Okay? Und nachher, wenn es Fragen gibt, die wir beantworten können, könnt ihr inshallah Fragen stellen. Aber am Ende wird das eigentlich auf zwei Sachen hinauslaufen und dann ist die Sache klar. Abu Umama al-Bahili, radiallahu anhu, berichtete, Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Wasser kann durch nichts unrein gemacht werden, außer durch etwas, das seinen Geruch, Geschmack und Farbe ändert. Ibn Majah überlieferte es und Abu Hatim stufte es als Da'if ein. Al-Bayhaqi überlieferte, Wasser ist rein, außer es wird etwas Unreines hinzugefügt, was den Geruch oder den Geschmack oder die Farbe ändert. Das ist der Hadith jetzt. Wer ist Abu Umama al-Bahili? Sein Name ist Sudai und seine Abstammung geht zurück zu Al-Bahila. Deswegen Abu Umama al-Bahili. Sein Vater heißt Ajlan. Er wohnte in einer Stadt, Khums in Syrien und starb dort 81 oder 86 nach Hijra. Und er war der letzte Sahabi, der letzte der Gefährten, der in Syrien gestorben ist. Der letzte. Also, Abu Umama al-Bahili ist der letzte Sahabi, der in Syrien gestorben ist. Könnt ihr euch merken, inshallah. Jetzt können wir sehen, wie auch manchmal Teile von Ahadith sich stärken. Denn dieser Hadith ist schwach eingestuft. Ja? Aber der erste Teil in dem Hadith, Wasser kann durch nichts unrein gemacht werden, ja, ist in dem Hadith, den wir vorher genannt wurden, sahih eingestuft worden. Deswegen wissen wir, dass der erste Teil von diesem Hadith sahih ist. Und der zweite Teil, auch bei dem von Al-Bayhaqi, der zweite Teil, ist da'if, ist schwach. Wasser ist tahur und deswegen können wir aus diesem Hadith die korrekte Meinung herausziehen, außer wenn es halt eine dieser drei Eigenschaften verliert, dann ist es najis. Und deswegen wird aus diesem Hadith die Meinung genommen, die korrekte Meinung, dass Wasser begrenzt ist auf zwei Kategorien, rein oder unrein. Tahur oder Najis. Diese zwei Kategorien. Weil es gibt eine dritte Meinung, die sagt Tahir, rein, gibt es auch. Diese Meinung ist falsch. Diese Meinung ist falsch, laut der Gelehrten, die ich halt genommen habe und auch noch mehrere Sachen gelesen habe. Diese Meinung ist falsch. Aber wir werden dazu kommen. Denn es wurde, der Prophet s.a.w. hat ganz klar gesagt, Innal ma'a tahurum. Wahrlich, das Wasser ist rein. Und nicht tahir, ist tahur. Und außer das und das und das passiert, dann ist najis. Also das oder das. Außer halt, wenn es etwas von seinem Geschmack oder Geruch oder Farbe verändert. Wenn etwas halt den Geschmack von dem Wasser oder die Farbe oder den Geruch verändert. Aber ist es jetzt notwendig, dass jeder das sieht oder schmeckt oder riecht? Oder nur ein Teil der Leute, der Menschen, die nicht aber natürlich mit Weswes, mit Einflüsterung befallen sind? Weil es gibt Leute, die sagen, habe ich jetzt Abtest genommen oder ist das Wasser jetzt sauber, ist das sauber, ist das so, ist das so? Nein, wir nehmen die normalen Leute, die normal noch bei Verstand sind und nicht mit Einflüsterung befallen sind. Und was müssen wir jetzt machen? Muss jeder jetzt zum Beispiel von uns sehen, das Wasser hat die Farbe verändert? Oder reicht es, wenn einer es sieht oder ein paar Leute es sehen? Was ist jetzt die richtige Meinung? Das ist dieselbe Situation, wenn vor Ramadan der Mond gesehen werden muss. Wenn einer das sieht und sicher ist, dass er den Mond gesehen hat, dann okay, dann ist der Hukum klar, morgen ist Ramadan. Ja? Dasselbe ist hier, wenn wir zwei Leute haben. Der eine hat einen schwachen Geruchssinn und der eine hat einen starken Geruchssinn. Wenn der spätere sagt, es hat sich geändert, der Geruch hat sich geändert, also das ist nicht mehr der typische Wassergeruch, dann befolgen wir das und das ist ausreichend für uns. Und auch mit Geschmack unterscheiden sich die Leute, das wissen wir, sehr stark. Weil Wasser hat einen neutralen Geschmack und es gibt welche, die haben einen sehr, sehr starken Geschmackssinn und auch sehr starke Sehkraft. Deswegen ist das Kriterium für uns, der Maßstab für uns, sind die durchschnittlichen Leute und die starken Leute, aber nicht die Schwachen. Ja, wir nehmen die durchschnittlichen Leute und die starken, nicht die Schwachen. Natürlich, wenn du alleine bist und schwach bist, du machst nach deinem besten Gewissen. Aber wenn jetzt einer mit dir ist, und zum Beispiel vielleicht bist du 50, 60 Jahre alt, ne, und dann lassen ja auch die Sinne ein bisschen nach, und einer ist jung und hat guten Geruchssinn oder Geschmackssinn, und er sagt, ja, Ammi, das Wasser ist schlecht geworden, dann sagst du, okay, dann das Wasser zur Seite. Der zweite Teil im Hadith, der von Al-Bayhaqi überliefert wurde, kam mit oder, also nicht mit Geschmack und Geruch und Farbe muss sich ändern, sondern mit oder. Geschmack oder Farbe oder Geruch. Eine von diesen drei Eigenschaften muss sich ändern, dann ist das Wasser Najis. Das heißt auch, wenn eine dieser Eigenschaften sich ändert, dann ist das Wasser unrein. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Hadith schwach ist. Nur der erste Teil ist sahih. Aber, dass man sagt, Wasser ist unrein, wenn einer dieser drei Eigenschaften sich ändert, ist durch den Weg des Ijma gesichert. Ist durch den Weg des Konsens. Ijma habe ich schon erklärt. Ich will nicht jedes Mal, wenn ich Ijma sage, das erklären müssen. Konsens bedeutet, alle Gelehrten sind sich einig. Ijma bedeutet also das. Das ist durch Ijma gesichert, wenn einer der drei Eigenschaften sich ändert vom Wasser, ist das Wasser Najis. Wie auch Imam Nawawi und Ibn al-Mundhir und andere überlieferten. Ja, das ist bekannt. Und es gibt extra auch Bücher. Es gibt Bücher, wenn ihr inshallah noch, wenn wir alle inshallah Arabisch lernen und vielleicht mal einer von uns nach Saudi-Arabien gehen sollte. Es gibt Bücher nur mit den Hukum, wo Ijma drauf ist. Also das sind alle Regeln mit Ijma. Alles, was Ijma ist, ist in diesem Buch drin. Die sind in diesen Büchern drin. Das sind sehr gute Bücher eigentlich. Nutzen von diesem Hadith ist, das Basisurteil ist, Wasser ist rein. Außer, wenn eine sichtbare Änderung auftritt, durch entweder Farbe oder Geschmack oder Geruch. Ja, Wasser ist rein, ist immer rein. Außer du siehst, aha, Farbe hat sich was geändert, Geruch oder Geschmack. Die zweite Sache, wir lernen, vorhin haben wir gesagt, Wasser ist rein und es kann durch nichts verunreinigt werden, im ersten Hadith. Damit wollte der Prophet sagen, dass das Wasser an sich rein ist. Das war der Nutzen daraus. Nicht, dass es niemals verunreinigt werden kann. Weil es gibt andere Hadiths, die sich ergänzen. Und das ist der Nutzen auch aus diesem Hadith, dass wir lernen, dass wir alle Beweise aus dem Buch und der Sunna zusammennehmen. Denn alle sind von einer Quelle, alle sind von einer Quelle, nämlich von einem Menschen. Und man sollte nicht versuchen, Widersprüche zu finden. Ah, guck mal, hier hat der Prophet das gesagt und hier hat er das gesagt, das passt doch gar nicht. Nein, man sollte versuchen, wie kann man diese Hadith in Einklang bringen. Denn alle hat ein Mensch überliefert, der nicht von seinen Gelüsten sprach. Und das war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Im Koran gibt es zum Beispiel Einschränkungen für bestimmte Verallgemeinerungen. Ja? Das gibt es im Koran und ähnlich ist es auch in der Sunna. Und darauf ist Ijma. Darauf ist Ijma, dass es Einschränkungen für bestimmte Verallgemeinerungen gibt. Zum Beispiel, was für Einschränkungen? Dass man sagt, man weiß, im Koran steht, die Kinder sollen erben. Ist richtig? Das wissen wir. Aber aus der Sunna wissen wir, derjenige, der ein Mörder ist, der kriegt kein Erbe. Also zum Beispiel, du hast einen Vater, aber ich bin ein Mörder, dann krieg ich nichts vererbt. Das wissen wir aus der Sunna. Deswegen, wir müssen versuchen, alles in Einklang zu bringen. Also die Gelehrten natürlich. Die dritte Sache, wir lernen, wenn Geschmack oder Farbe oder Geruch sichtbar verändert werden, dann ist das Wasser unrein. Viertens, Wasser ist in zwei Kategorien eingeteilt. Tahur, rein und reinigend, also rein und reinigend, das heißt, selber ist es rein und es reinigt auch andere Sachen. Und Najis, unrein, selbst unrein und verunreinigt auch andere Sachen. Ja? Najis macht auch Dreck, also verunreinigt auch. Das ist die korrekte Meinung. Es gibt keine dritte Kategorie, die Tahir heißt. Denn viele Fuqaha, viele Rechtsgelehrte sind dieser Meinung. Was bedeutet Tahir? Tahir bedeutet selber rein, aber reinigt nicht. Wie zum Beispiel Orangensaft. Orangensaft ist rein, wenn es auf deiner Kleidung ist, du darfst damit beten. Mit Najis darfst du nicht beten. Du kannst nicht beten, wenn Urin auf deiner Kleidung ist. Da musst du das entfernen. Aber du kannst beten, wenn Orangensaft auf deiner Kleidung ist. Es ist rein, aber es reinigt nicht. Ja, aber Wasser ist nur Tahur oder Najis. Also das bedeutet Tahir, rein, aber reinigt nicht. Aber korrekt bei Wasser ist Tahur oder Najis. Also wenn Genau. Tahur bedeutet selber rein und reinigt andere Sachen. Und Najis bedeutet unrein, selbst unrein und verunreinigt andere Dinge. Die dritte Art, Tahir, ist nicht wirklich gegründet auf dem Buch und der Sunna. Also ist nicht eine Meinung, die eigentlich aus Koran und Sunna ist. Und es ist wichtig, diese Unterscheidung zu kennen. Wenn das von der Scharia, von Allah, das heißt von der Gesetzgebung von Allah wäre, dann hätte Allah und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, das ganz klar gemacht. Aber im Hadith heißt es, Wasser ist Tahur. Ja? Und nicht Tahur und Tahir. Oder wenn das und das passiert, dann ist es Tahir. Im Hadith heißt, Wasser ist Tahur. Und nichts kann es verunreinigen. Und nicht, es gibt auch Tahir. Er, sallallahu alaihi wasallam, hat nie gesagt, Wasser ist auch Tahir. Daher wissen wir, dass es keine dritte Meinung hier gibt. Und das ist auch die Meinung von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Rahimullah, der sagte, Wasser ist Tahur oder Najis und es gibt keine dritte Art. Ja? Auch gibt es diesbezüglich eine etwas längere Abhandlung von Sheikh al-Sheikh, dem Großmufti aus Saudi-Arabien. Habe ich auch ein bisschen daraus gelesen, aber das ist ein bisschen länger, deswegen habe ich nicht komplett gelesen, habe ich nicht geschafft leider. Aber ich empfehle jedem, der Englisch kann oder Arabisch, dass er das liest, inshallah. Dort macht er auch die Argumente von denen, die halt sagen, über Tahur und Najis, nur das. Über die beiden Arten von Wasser. Nur das, sonst nichts. Da macht er auch die Argumente von denen, die sagen Tahir und so. Da geht auf sehr viele Sachen ein. Das ist auf der Seite elifta.net. Wir haben ja von dem Hadith von Abu Umama radiallahu anhu besprochen und den Zusatz davon von Al-Bayhaqi. Der erste Teil von dem Hadith ist Sahih, haben wir gesagt. Wasser ist Tahur. Und die letzten beiden sind Daif. Aber dass Wasser Najis werden kann, wenn eine der drei Eigenschaften, wenn es eine seiner drei Eigenschaften verliert, Geschmack, Geruch oder Farbe, ist gesichert durch Ijma. Aber dieser Ijma ist nicht gemacht worden durch diese Hadith, Daif-Hadith, ja. Das ist nicht dadurch gemacht worden. Auch nicht durch den Zusatz von Al-Bayhaqi. Das muss man wissen. Der Ijma ist nicht gemacht worden durch diese Hadith, die Daif sind, ja. Dann haben wir jetzt daraus gelernt, Wasser ist in zwei eingeteilt, entweder rein oder unrein, es gibt keine dritte Meinung. Wasser wird nicht Najis, nur durch Veränderung im Geschmack oder Farbe oder Geruch. Wenn Najis nun ins Wasser fällt und nichts von seinen Eigenschaften verändert, dann bleibt es rein. Egal ob groß oder klein. Nochmal, ihr habt Wasser. Najis, eine unreine Substanz, fällt ins Wasser und es verändert nichts von seinen drei Eigenschaften, so ist das Wasser rein. Zum Beispiel Stuhlgang. Zum Beispiel Stuhlgang. So ist das Wasser rein. Das ist die korrekte Meinung. Ja? Das ist die korrekte Meinung. Wenn es im Baggersee fällt, ja, da heißt es nicht, der ganze Baggersee ist unrein. Die Unreinheit, welche Wasser verändert, damit meint man die, die im Wasser ist. Ja, das ist auch wichtig. Die Unreinheit, die das Wasser verändert, damit meint man die Unreinheit, die ins Wasser reinfällt. Die ins Wasser reinfällt. Wenn zum Beispiel sein Geruch durch einen Leichnam verändert wird, der daneben liegt. Zum Beispiel, ihr habt eine Badewanne und daneben liegt ein Leichnam und irgendwann verwest er die Leiche und das Wasser verändert seinen Geruch durch diesen Leichnam. So ist das Wasser Tahur. So ist das Wasser rein. Trotzdem, es hat seinen Geruch verändert, aber der Najis, also diese unreine Substanz, war nicht im Wasser. Deswegen ist das Wasser rein. Durch einen Leichnam oder tote Tiere, dann bleibt das Wasser rein. Es ist berichtet, dass der Konsens sich darauf bezieht, bis die Najis-Substanz ins Wasser fällt und dann verändert. Also wenn Wasser sich verändert durch etwas, was nah ist, ohne dass es drin war, bleibt es rein. Das ist auch eine wichtige Sache. Die vierte Sache ist, Wasser ist in der Natur rein. Wenn du Wasser findest und du zweifelst an der Reinheit, dann ist die Grundlage, es ist rein. Damit ist gemeint, es wechselt nicht von rein zu unrein, ohne dass es von Unreinheit befallen ist. Wenn es innen drin, wenn die Unreinheit innen drin war und etwas von dem Geruch, Geschmack oder Farbe gewechselt hat, dann ist es unrein. Jetzt könnte man die Frage stellen, wie können wir denn unreines Wasser säubern? Wie können wir unreines Wasser säubern und wieder reinmachen? Die Antwort ist ganz einfach, indem wir etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen, was die Unreinheit entfernt. Denn das Urteil wird von der Ursache gemacht. Das Urteil, ob es jetzt egal mit Reinheit oder mit irgendwas zu tun hat, das Urteil wird von der Ursache gemacht. Ist es da, zum Beispiel ist die Unreinheit da, sagen wir, es ist unrein. Ist es nicht da, sagen wir, es ist rein. Und wenn die Ursache weg ist, so ist auch das Urteil dann und fällt wieder in seinen vorigen Zustand zurück. Ist das Urteil weg und fällt in den vorigen Zustand zurück. Als Beispiel, wenn wir zum Beispiel Chemikalien zufügen, die das Wasser reinigen und die Geschmack und der Geschmack und der Geruch und die Farbe in den Ausgangszustand zurückgehen, dann ist das Wasser rein. Und es kann für Wudu benutzt werden. Zum Beispiel Kläranlagen. Zum Beispiel Kläranlagen. Und es ist auch erlaubt für Bewässerung und auch fürs Trinken, solange kein Schaden der Person zugefügt wird. Genauso wenn Wind- oder Sonneneinstrahlung die Unreinheit entfernen würden, dann wird das Wasser auch wieder rein. Ja? Denn die Regel ist, das Urteil wird dementsprechend der Ursache gemacht, entweder ist es da oder nicht. Auch wenn von einer Seite, das ist auch wichtig, ihr habt Wasser und von einer Seite wird das Wasser verändert. Verändert an einer Seite seine Farbe zum Beispiel und die andere Seite ist noch, hat noch die normale Wasserfarbe. Und man entfernt diesen Teil, so ist das restliche Wasser rein. Ja? Oder wenn das Wasser zum Beispiel dickflüssig ist, es hat nicht seine natürliche Fließeigenschaft und es ist ein bisschen dickflüssig, dann würde sich die Unreinheit nicht so verbreiten. Ja, weil es ja dickflüssig ist. Zum Beispiel irgendwo kommt was Unreines hin, dann verbreitet sich das ja nicht so, weil es dickflüssig ist. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet s.a.w. das schon gesagt hat, was wir erwähnt haben, mit der Maus. Ja, dort verhandeln wir uns dann gleich wie mit dem Fett. Zum Beispiel dickflüssiges Wasser wäre zum Beispiel, wenn es fast gefroren ist, ja. Fast gefrorenes Wasser ist sehr, fast wie dickflüssig, so kann man sagen. Oder brüchig. Und aus diesem Hadith mit der Maus, daraus wurde das Urteil gemacht, wenn das Najis wieder weg ist, egal wie, ob selbst oder durch Hilfe, dann ist es wieder im Zustand der Reinheit und kann benutzt werden für Wudu und auch um Unreinheit zu entfernen. Ja? Was das Trinken angeht, so kommt es darauf an, wie es gereinigt wurde. Wenn mit Chemikalien, dann kommt es auf die Doktoren, auf die Ärzte an, was die sagen. Wenn die sagen, es ist kein Problem zu trinken, es hat keinen Schaden, dann können wir es auch trinken. Und jetzt kommen wir zum nächsten Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu. Der berichtete, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn genug Wasser vorhanden ist, um zwei Gefäße, Qullatain, zu füllen, so nimmt es keine Unreinheit auf. Eine Überlieferung im Zusatz sagt, es wird nicht unrein. Al-Arba'a berichten dies und Ibn Khuzayma, Ibn Hibban und Al-Hakim stufen es als Sahih ein. Mit den Arba'a, mit den Vieren, ist gemeint Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidhi und Ibn Majah. Ja? Wer ist Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu? Er ist der Sohn von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Er hat den Islam sehr jung angenommen und ist 73 nach der Hijra gestorben. Zum Hadith, Al-Qulla ist ein Gefäß, ja, wessen Kapazität ca. 200 Kilogramm umfasst. Ja? Wenn das Wasser nun genug bis zu diesem Grad ist, dann kann keine Unreinheit und andere, im anderen Wortlaut heißt es, dann kann keine, also hier, dann kann keine Unreinheit entstehen und im anderen Wortlaut heißt es, es wird nicht unrein. Gemeint ist, wenn diese Menge erreicht wird, dann wird, wenn Najis reinfällt, wird das Wasser nicht unrein. Also wenn Unreinheit reinfällt, wird das Wasser nicht unrein. Jetzt zu der Erklärung. Wenn es wirklich diese Grenze oder mehr erreicht hat, ist das allgemein gemeint? Ist es allgemein gemeint, dass das Wasser niemals verunreinigt werden kann? Zum Beispiel, wir haben jetzt 200 Liter Wasser oder 500 Liter Wasser. und es fällt Najis hinein, ist jetzt immer gemeint, es kann niemals unrein werden. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass es nicht so ist. Und das ist im Widerspruch und das ist wieder durch Ijma gesichert. Entschuldigung. Denn wenn wir es allgemein nehmen würden, dann würde es bedeuten, es wird nicht unrein. Egal, ob es sich durch Najis geändert hat oder nicht. Ja, dann würden wir sagen, es wird niemals unrein. Egal, ob es sich jetzt geändert hat oder nicht, ist immer rein. Aber das wäre im Widerspruch zu dem allgemeinen Ijma, den wir vorher auch genannt haben. Denn der allgemeine Ijma ist, wenn Wasser durch Najis geändert wird, eine dieser drei Eigenschaften, dann ist es Najis. So ist es nicht korrekt, die offensichtliche Aussage hier zu nehmen. Also den Hadith so zu nehmen, wie er ist. Offensichtlich halt. Der Hadith von Abu Umama radiallahu anhu hatte eine wörtliche Bedeutung. Aber dieser von Ibn Omar radiallahu anhu muss verstanden werden. Ja, der eine hatte eine wörtliche Bedeutung, der hier hat eine nicht offensichtlich, nicht eine wörtliche Bedeutung. Und wenn es einen Widerspruch zwischen der Bedeutung dessen, was eine wörtliche Bedeutung und das, was ein Verständnis hat, dann wird die wörtliche Bedeutung, kriegt die wörtliche Bedeutung Vorrang. Also es gibt einen Widerspruch zwischen einer Sache, was eine wörtliche Bedeutung hat, und zwischen einer Sache, wo es etwas mit dem Verständnis zu tun hat, so hat die wörtliche Bedeutung immer Vorrang. Wenn also nun wirklich so viel Wasser da ist und Unreinheit fällt hinein und wirklich seinen Geschmack oder Geruch oder Farbe verändert, dann können wir nicht sagen, es ist rein geblieben. Ja, also wir haben jetzt so viel Wasser und es hat aber wirklich seine Eigenschaft verändert, dann sagen wir, es ist Najis. Ganz klar. Also sagen wir dann, wenn es so ist, wenn es unrein ist, noch einen Moment. Also, ja, wir sagen, wenn es wirklich eine dieser Eigenschaften verändert hat, sagen wir, es ist unrein. Wenn nicht, sagen wir, es ist rein. Und es ist egal, ob es diese Grenze erreicht hat, um diese Gefäße zu füllen, oder was drunter ist. Aber was hiermit gemeint ist, ist, wenn es diese Grenze erreicht hat, ist es schwerer, dass es eine dieser Eigenschaften verändert. Das ist damit gemeint. Wenn Wasser in kleinen Mengen vorhanden ist, dann sollte man vorsichtig sein. Wenn es diese Grenze also nicht erreicht hat, sollte man vorsichtig sein. Gerade wenn Najis in großen Mengen reinfällt, dann würde es das Wasser höchstwahrscheinlich unrein machen. Höchstwahrscheinlich. Ja, ihr habt einen 5 Liter Eimer und dort fällt ein bisschen unreine Substanz rein. Höchstwahrscheinlich wird dieses Wasser unrein. Höchstwahrscheinlich. Aber ihr habt ein Fass und dort fällt die gleiche Menge an Unreinheit rein, wird das höchstwahrscheinlich nicht unrein. Ja, einfach von der Logik her. Also eine Person sollte auch nicht leichtsinnig sein. Man sollte es halt abchecken, man sollte es überprüfen. Um sicher zu sein, dass die Unreinheit es nicht beeinflusst hat, das Wasser. Wenn wir aber sicher sind, dass keine Veränderung da ist, ist es irrelevant, also ist es egal, ob Wasser viel oder wenig da war. Es bleibt rein, ungeachtet wie viel Najis da war. Also wir sind sicher, das Wasser ist noch genau wie vorher. Dann ist es rein. Dann ist es tahur. Ibn Munzir, rahimullah, sagte, die Gelehrten haben Ijma darauf, dass sie sagen, egal ob das Wasser in kleiner Menge oder großer Menge vorhanden ist und wenn Najis hineinfällt und dann irgendeine seine Eigenschaften verändert, von Geruch oder Geschmack oder Farbe, dann wird es unrein. Also die Gelehrten haben darauf Ijma, egal ob Wasser in einer kleinen Menge oder einer großen Menge da ist, wenn es irgendwas durch Najis, wenn Najis hineinfällt, von Geschmack, Geruch oder Farbe verändert, so ist das Wasser unrein. Und das ist eigentlich das, worauf wir heute hinaus wollten. Ja? Das ist eigentlich das, worauf wir heute hinaus wollten. Egal, ob wie viel Wasser vorhanden ist, ob große Menge oder kleine Menge, wenn Najis hineinfällt und Geruch oder Geschmack oder Farbe verändert und wir sicher darüber sind, so ist es unrein. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, das Wasser wird nicht unrein, außer durch die Veränderung, egal ob es die Stufe von den zwei Kulla erreicht oder nicht. Wie auch immer, was unter dieser Grenze ist, eine Person sollte achtsam damit sein, wenn Najis hineinfällt. Ja? Also das ist eigentlich das, wie sich die Hadithe hier ergänzen. Denn meistens ist es so, dass es verändert wird, also wenn die Stufe unter 2 Qulla ist. Und man sollte es nur benutzen, wenn man sicher ist. Also wenn man sicher über das Wasser ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Und das ist das, worauf wir eigentlich heute hinaus wollten. Dass Wasser tahur ist, rein und reinigt von Unreinheit. Und wir werden auch über Unreinheit sprechen. Was ist Unreinheit? Weil es gibt da auch viele Missverständnisse. Zum Beispiel, dass manche sagen Blut oder Erbrechen. Ja, wir werden über diese Sachen inshallah sprechen. Das ist wichtig. Und wie man Unreinheit beseitigt. Und womit man Unreinheit beseitigt, haben wir heute gelernt. Nämlich mit Wasser. Und Wasser ist tahur. Und egal, ob es in großen Mengen, und das ist wichtig, dass ihr das inshallah mitnehmt, egal, ob es in großen Mengen oder kleinen Mengen vorhanden ist, wenn Najis hineinfällt und Geschmack oder Geruch oder Farbe verändert, so wird es auch unrein. Und da hier zum Beispiel, wenn du dann rührst, dann kannst du keinen Abdes machen. Damit kannst du kein Wudu machen, aber dazu werden wir kommen. Du kannst dich mit Milch oder Öl oder mit Farbe oder keine Ahnung mit was, damit darfst du beten, wenn das auf dich kommt, ja? Farbe oder Öl oder... Weil es Tahir ist. Aber es reinigt nicht. Aber Tahur ist nur Wasser. Ja? Wenn es Fragen gibt, könnt ihr ihn schon fragen. Ob man sich damit reinigen darf? Nein. In Semsem? Ja, kommt wieder drauf an, wie viel. Also wie viel Semsem, ob das sich verändert hat. Das... Semsem ist doch im Allgemeinen heiliger. Also guck mal, du hast Semsem, ne? Zum Beispiel, du hast 1 Liter Semsem da. Macht das den Najis nicht weg, eigentlich? Guck mal, vom Verstand her. Du hast 1 Liter Semsem in einem Eimer und ein Kind kommt und macht sein Geschäft dort rein. Was denkst du, ob das Semsem noch tahur ist? Natürlich nicht. Der meint das deswegen, weil es ja kein normales Wasser ist. Aber trotzdem, wenn egal was für ein Wasser. Ja, Wasser ist... Es geht um Wasser. Ja, das Wasser, wenn es eine seiner Eigenschaften ändert, komm, tschüss, weg. Das auch für Semsem. Salzwasser auch, ja. Alle Wasserarten, die es gibt. Ja. Und der erste Hadith hat, den wir nicht besprochen haben, also nicht Dings, falsch verstehen, ne? Das war jetzt nicht Dings. Verstehst einfach vom, die Regel, was du jetzt gelernt hast, kannst du für jede Wasserart benutzen. Groß, klein, Semsem, Wasser, Eis, Schnee, Hagel, egal was. Wenn es kleine Menge da ist und Najis kommt rein und du nimmst es raus und du guckst, es ist wie vorher, so ist es rein. Du hast Semsem, Najis kommt rein, du nimmst es raus und du guckst, es hat seine Eigenschaft verändert, so ist auch das Najis geworden. Und du kannst damit kein Wudu machen, gar nichts. Das ist das, was ihr mitnehmen solltet, inshallah. Nehmen wir haben jetzt ganz normales Wasser und wir tun da jetzt Salz rein. Ja. Ist das jetzt noch immer noch Najis oder? Nein. Das Geschmack hat das ist, Salz ist kein Najis. Ja, das reden wir nächstes. Ja. Wir haben ja gesagt, was Najis hineinfällt. Was nicht scheinigt. Nächstes. Bitte? Ist Tahir Sachen. Zum Beispiel jetzt... Salz fällt im Wasser rein? Ja. Wird das Wasser jetzt dadurch Tahir und ist nicht mehr Tahur? Das ist ja, Tahir. Das Wasser ist nicht mehr Tahur. Ach. Du aber kannst damit ja, kein... Das Problem ist, Salz ist ja eigentlich Nejis. Salz ist nicht Nejis. Ja. Nein, Salz ist nicht Nejis. Das Ding ist, guck mal, Salzwasser, Meeressalz, also Meerwasser, damit kann man Wudu machen. Ja, genau. Damit kannst du Wudu machen. Ja, aber ja, damit kannst du Wudu machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Wasser hast, ja, und du machst eine Suppe da rein, diese Tomatensuppen da, und das dann ist das Tomatensuppe. Das ist kein, ja, das ist kein Wasser mehr zum Reinigen. Hat es auch Geruch verändert? Ja. Wenn du Wasser jetzt Nejis reinfällt, wo das und wir kochen das Wasser. Das Wasser dann dann guckst du. Tahur, dann guckst du. Also du riechst, schmeckst, wenn es wie vorher ist. Also das geht also. Haben wir ja gesagt, wenn du Unreinheit, egal wie, beseitigst, ne? Die Unreinheit ist weg und du hast es beseitigt durch irgendwelche Prozesse. Aber durchkochen wird das dann auch wieder. Ich weiß nicht, ob es durchkochen geht. Ich weiß nicht. Wenn das eine Sache ist, durchkochen werden, ich weiß es nicht. Das Schlitzwasser ist, kannst du Wudu bestimmt machen, aber ist ungesund, ne? Zum Trinken. Die Farbe geht Wasser? Nicht weg. Die Farbe ist immer noch so gleich. Das ist immer, was hier Gegenteil ist. Das ist ja, ja. Das kommt ja nächstes Mal, ne? Was denn? Du erklärst doch auch, was ist ja. Nejis Wasser. Ja, natürlich. Okay. Bitte? Dann klärt sich ja. Das ist eine wichtige Sache. Ja. Sehr wichtig. Aber Elhamdulillah, meistens bei uns ist es ja so, Kranwasser an und fertig. Ja, aber ich muss lachen. Ich hatte einen, der hat das Wasser aus dem Kran hat er nicht benutzt. Warum? Wegen den Röhren. Er hat gesagt, da ist Nedges drin gewesen und deswegen ist das nicht mehr rein, damit kann man kein Abdus machen. Und der hat nur mit Wasser, ich weiß nicht, wo er das Wasser her, ob er aus dem Geschäft oder was, Mineralwasser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er niemals von Kranwasser gemacht, weil er gesagt hat, das nicht mehr Teil. Nein, in dem Unterricht ist er auch. In dem Unterricht oder habe ich das woanders gelesen, weil ich habe ein bisschen mehr Dings. Dort stand auch, wenn auch so kleine Gerüche durch Röhren und so, ist kein Problem. Okay. Ja. Das ist ja manchmal so. Gesagt, ja, das ist auch kein Problem. In Türkei zum Beispiel sind es auch. Ja, da gibt es viele Sachen, aber man sollte auf jeden Fall wissen, man sollte nicht zu viel, weil wir sind jetzt nicht Tulab oder so. Wir sollten aber auf jeden Fall wissen, Wasser ist rein. Aber natürlich kann es immer sein, dass du in so eine Situation kommst, dann wenn du dich ein bisschen darüber auskennst, ist gut. Ob es jetzt, egal was, auch Mineralwasser, damit kann man sich auch reinigen. Mit Mineralwasser auch. Ja, wir werden inshallah noch über diese Sachen. Die Regel war, wenn du uns hier bist, immer rein. Immer rein. Ja, von der Wanne. Ja. Also, Mineralwasser ist.